Manfred Schröder heiß ich. Von Rotmord erschlagen. Am 1. August 31 war schon spät. Er wollte nach Haus durch die Müllerstraße in Stockfinster Nacht. Doch dort dauerte schon die Kommune 10:1, wie sie es immer macht. Raunend am Wedding. Es sah Manfred Schröder heiß ich. Von Rotmord erschlagen. Am 1. August 31. Kaum einer kennt heute noch deinen Namen. Doch wir holen dich aus dem Vergessen in nach fast 70 Jahren. Braunender Fetting. Es arbeitet mit Schröder heiß ich. Von Rotmord erschlagen. Am 1. August 31. Braunender Fetting. Es arbeitet mit Schröder heiß ich. Von Rotmord erschlagen. Am 1. August 31. Dana Dölle. Hier! Harry Anders. Hier! Hans Hütemeier. Hier! Gerhard Weber. Hier! Walter Fischer. Hier! Horst Wessel. Hier! Edmund Behnke. Hier! Fritz Schröder.